Eine junge Frau hat gerade ihr Abi geschrieben und wartet auf die Ergebnisse. Und auf ihr neues Leben. Sie ist das jüngste von 4 Kindern. Die anderen sind alle schon weg, fortgezogen in die großen Städte. Auch sie wolle weg, sagt sie, das gehe nicht mehr, immer alles nur unter Kontrolle und Beobachtung eines Dorfes machen zu müssen. Alles. Für Erinnerungen an die Wende ist sie zu jung. Ihre älteren Geschwister aber hätten immer wieder die Geschichte erzählt, wie Ende 89 die Städter aus Göttingen schon hier im Dorf Bananen und Bonbons aus ihren Autos abwarfen, weil es ihnen bereits so rückständig vorkam wie der Osten. Später sei sie mit den Geschwistern über den Berg ins Nachbardorf ins Freibad geradelt. Dort hätte man sie sofort als Westler erkannt und die Luft aus den Reifen gelassen. Und heute? Natürlich spiele die Grenze noch immer eine Rolle. Sie redeten anders da drüben. Es sei eben auch eine Grenze zwischen Bundesländern, zwischen Landkreisen, zwischen Schulsystemen, zwischen Landeskirchen. Die Sommerfreizeiten der Kirchengemeinde seien hier schon immer auf Sylt gewesen und nicht auf Rügen. Und Fußball werde eben im niedersächsischen Verband gespielt und nicht im thüringischen. Sie selbst sei die meiste Zeit im 20 Kilometer entfernten Göttingen, natürlich. Schließlich hätte sich das Dorf schon immer dorthin ausgerichtet, mit dem Schulbus, mit der Zeitung, mit allem. Was solle sie also in Heiligenstadt, auch wenn das nur 10 Kilometer entfernt sei?